Nehmt meinen Kuss, den Blutschaum vom Gewitter, der durch die Erde pflügt, wenn rotes Lachen schreit, der schwarze Fieberschatten wie ein Fell im Silberkorn, im Mutterbauch der Rosen, wenn sie bitter das Salz der Schwangerschmerzen auf der Zunge lecken, wenn sie von Tränenwurzeln zugebleit das kochend heiße Herz durch ihre Binde bluten, den Dorn, das wunde Qualenhorn, das in die faltenmüde Welt weint, wie ein Kind Schweiß abgewaschen und zu warm und wieder blind wird von dem Zorn des ersten Tages, den es aufgeweckt. Seht, das bin ich. Ich bin das Mördereisen meiner eigenen Seele. Zehnfache Hydra, Pfeilgesträuch, so wachse ich aus dem faulenden Geräusch von einem Kraterherzen, das zertrümmert von grauen Blitzen, grün gefleckten Neids, einer Menadenmumie, die ich reize, wenn ich mich blumengrell vergessen allen Leids von neuem in den Nerv der Sonne spreize. Im Schüttelfrost liegt irgendwo in einem Busch mein Puls noch klebend an den Hacken meiner Henker, den er zerbiss, als sie wie ein zerrissenes Stillett mein Blutstrahl traf, wenn ich durch fliederfarbene Seidenwolken auf rosa weichen Tagessternen schlaf und dann wie Bacchus ihren Saft gemolken und weiter raste in ihr Feuerbett, dann griff die Klaue eurer Dirnenmutter nach mir, weil sie kein Futter mehr nahm, weil sie den Atemzug mit Aas verwirkte, weil sie mit ihrem lasterhaften Gras die Kinderspiele ihrer Brüste hasste, die jetzt wie abgeknüpfte Leichen hängen, weil ich Hyperions Tochter in den Nabel fasste. Ich bin der Morgen, ich bin Helios, ich bin der ausgehetzte, pockenkranke Faun, der seine Flammen nur im Maul des Himmels stillt, der wie ein steuerloses, schweißzerkautes Floß durch die zu eng gewordenen Adern schwillt und niemand ander mehr vertrauen kann als dem Gebiss zerstrahlter Luft. Ich bin das blaue Fiebertier der Erde. Ich brenne flache Flammen jedermann, das Zeichen in die aufgeschnittene Kerbe. Ich bin Alarmsignal, Boje und Sturm. Ich bin der Wurm, der in den Brüsten wohnt. Ich fall als Kot zurück und sänge in den Sand. Ich bin der Turm der glühend heißen Bäume. Ich bin ihr Pilz. Ich räume sie wieder ab und schaufle mit der blasenschweren Hand die schwefelgelben Früchte in ein Grab. Ich bin ihr Keim, ich bin ihr Schleim. Wenn meine abgestürzten Knochenleim sich in der Lauge meiner Wut zerlöste, ich bin die Erdbeerhaut der Venus, die selbst ein Gott für sich entblößte. Ich bin der Aussatz auf dem Apfelzweig, ich bin der Mund der Kupferblüten, ich bin der Traumvulkane greller Teig, ich bin das Perlenkraut auf jedem Mädchenschlaf. Ich bin auch wilder als ein Totenschiff. Ich bin das giftig giere Riff, an dem es Armen schreit. Ich bin so nah wie Licht um Mitternacht und auch so weit, ach. Ich bin Tantalus für euch, den alle Sünden traf, die ihr wie einen Eimer Müll entleert. Ich hab mich nie beschwert über die Beulen, ich hab mich immer wieder aufgerafft, aber ich möchte 1000 Jahre heulen über die Augen aller Sonnenblumen, die ihr mit Chlor bestraft. Ihr aber schlagt mir auf die Knospen meiner Augen. Voran, schnell, vorwärts. Ihr habt so viel Mut. Es schreit die Syphilis auf meiner Haut. Ihr habt mich angespien und vollgesaut. Stoßt mich und prügelt mir die Hände und pisst mir in den Unterleib der Seele und jaucht mir in die helle Sängerkehle. Ich fürcht mich nicht vor dem Ende. Ich fraß die kalte Muttermilch der Not. Christus war meine Mutter. Wie das Perlmutt von einem Kinderball trank ich die Beule angefaulter Qualen, dann fiel ich auf das flitzende Kristall von Kot und Elektronenschweiß zum Malen. Ich sah, wie Mütter sich um Revolver rissen. Ich bin in wildem Blumenblut ersoffen. Siechende Engel suppten Lack auf meine Stirn. Die aufgerissenen Eier meiner Seele spritzten wie Durchfall über nacktes Friedhofslaub den schnellen Frauenkrebs in mein Gehirn. Ich stoß die Blatter von den Christusfratzen, weil mir die Krätze tief im Herzen juckt, bis Feuersaft aus seinen Beinen zuckt und mir die Flügel wie Papier zerplatzen. Ich wurde immer wieder wach gemacht mit einem Eimer voller Fieberschaum, bis ich dann wie ein durchgesägter Baum unter der Axt des Wahnsinns eingekracht. Ich war mit irrer Hoffnung angefüllt, wie die Koralle junger Mädchenbrüste. Ich war so gläubig wie ein Opfertier, das seine geilgemachten Mörder küsste. Kommt, schlagt mir meine Blutgefäße tot. Was nützt mir noch der Menschen fauler Trick? Mein Herz schreit wie ein ungeborenes Gesicht gegen die schweren Hoden meiner Not. Was übrig bleibt, ist ein verqualmter Blick